Mein Vorschlag wäre Stein-Papier-Schere-Exe-Spock. Was? Ganz einfach, pass auf. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Exe, Exe vergiftet Spock. Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Exe, Exe frisst Papier. Papier widerlegt Spock, Spock verdampft Stein. Und wie gewöhnlich, Stein schleift Schere.